Weißt du, Gott ist nicht, wo der Himmel ist, sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. Da, wo Gott ist, ist der Himmel. Und da, wo der Himmel ist und Gott ist, da geschehen die Zeichen und die Wunder und da werden wir verändert. Dankeschön. Und ich habe euch eine gute Nachricht mitgebracht. Und zwar aus der guten Nachricht. Psalm 103. Auf, mein Herz, preise den Herrn. Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Auf, mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich Gutes getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben. Täglich erneuert er meine Kraft. Und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Juhu! Weißt du, das ist doch eine gute Nachricht. Und wir sind hergekommen, um die gute Nachricht zu hören und zu schmecken und zu sehen, wie gut Gott ist. Dazu sind wir hergekommen. Also ich hoffe, du auch. Weißt du, Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut und er hat so einen guten Plan mit dir und mit mir. Und mit der ganzen Menschheit hat er einen so guten Plan. Und jetzt, wir sind ja, heute beginnt die Karwoche. Wir gehen jetzt in die Karwoche. Ja, Astrid, wir sind in der Karwoche. Das ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Das ist so eine mega coole Sache, ich sag dir's. Und es ist Zeit, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, was es ihn gekostet hat, all das uns zu schenken, was wir gerade gelesen haben. Warum unser Herz jetzt jubeln kann. Warum? Weißt du, er hat sein Leben gelassen. Jesus Christus. Weißt du, es ist der Liebesplan Gottes. Und die Liebe wurde offenbar und es begann mit dem Tod Jesu Christi. Das hört sich gar nicht lieb an. Aber das ist pure Liebe. Ich sage dir, das ist pure Liebe. Und es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Weißt du, völlig unschuldig hat er sich hingegeben am Kreuzestod. Am Kreuzestod. Weißt du, er wurde verspottet, er wurde geschmäht. Die ganze Volksmenge war gegen ihn. Weißt du, die waren ja total verwirrt. Die waren ja verdreht. Die haben nicht mehr an das gedacht, was er Gutes getan hat. Die haben gerufen, gib uns Barabbas frei. Unlängst habe ich gelesen, Barabbas heißt eigentlich Sohn des Vaters. Und er war tatsächlich der Sohn des Vaters der Lüge. Er war ein Mörder. Und die haben sich entschieden, für den Sohn des Teufels. Die haben den Sohn der Liebe, den Sohn des Vaters der Liebe, haben sie gekreuzigt, weißt du, gegeißelt, getötet, mit Schimpf und Schande, mit Schmach, hing er am Fluchholz. Für uns, für dich und für mich. Weißt du, damit wir all das empfangen konnten, damit er uns seinen Liebesplan geben konnte, damit er uns segnen konnte, mit all dem Guten, mit all dem Guten, mit all dem. Weißt du, meine ganze Schuld, weißt du, du sagst, ich habe keine Schuld, aber es ist einfach die Ursünde, dass wir ihm nicht geglaubt haben, dass wir ihm nicht vertraut haben. Und das hat schon den Tod verdient. Und das hat er für mich getan. Weißt du, und dann hat er uns von aller Krankheit geheilt. Schmeck es, schmeck es. Nimm dir Zeit diese Woche in der Karwoche und sag, danke, du hast mich geheilt und lass diese Heilung wirken, lass die Liebe wirken, lass den Glauben durch die Liebe wirksam werden, damit deine Heilung hervorkommt, damit sie sich manifestieren kann. Es ist vollbracht, er hat's vollbracht und er hat uns tatsächlich aus dem Machtbereich des Todes, der Finsternis entrissen und hat uns Leben gegeben. Weißt du, ewiges Leben hat er uns gegeben. Danke, Jesus. Güte und Erbarmen, weißt du, er erschüttet dauernd Güte und Erbarmen, voller Güte, voller Erbarmen für uns Menschen. Mit guten Gaben erhält er mein Leben. Täglich erneuert er meine Kraft. Weißt du, es ist seine göttliche Kraft, die uns alles gegeben hat, was zu diesem göttlichen Leben notwendig ist. Alles, diese Kraft hat uns alles gegeben, was zu diesem göttlichen Leben nötig ist. Danke, Jesus. Weißt du, wir können jetzt auf das Kreuz schauen in der Gewissheit der Auferstehung. Aber machen wir es uns doch diese Woche mal richtig bewusst, was es ihn gekostet hat. Weißt du, dann erfüllt es uns mit Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Und es ist so wichtig, dass wir Ehrfurcht haben vor ihm. Weißt du, dass wir wissen, warum wir uns ihm hingeben. Er hat es zuerst getan. Er hat uns zuerst geliebt. Er zuerst. Und jetzt sind wir dran. Weißt du, er hat es aus Ehrfurcht vor dem Vater getan, weil er hat gesehen, welche Liebe er zu uns hat. Und es war nicht möglich, anders als dass er sein Leben gab als Unschuldiger. Und er hat es getan, er hat es getan. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Mensch, sag mal, es ist vollbracht. Weißt du, ihm war nichts zu viel, nichts zu teuer, nichts, um uns heimzuholen nach Eden. Weißt du, dahin, wo der Himmel ist. Er hat uns direkt in den Himmel versetzt. Wir sind angekommen, wir sind daheim im Reich der Liebe. Im Reich der Liebe. Weißt du, und jetzt lassen wir das einfach auf uns wirken, jetzt. Jetzt in dieser Karwoche, wo Ostern kommt, wo die Auferstehung sichtbar wird und wir schauen in der Natur und sehen, wie alles aufwacht. Weißt du, die Natur, Ostern ist nicht ungefähr gerade im Frühling. Es ist, damit wir es auch mit unseren natürlichen Augen sehen, wie alles aufersteht, wie aus dem toten Baum Lebendiges wird, wie Frucht hervorkommt. Weißt du, und so sind wir gepflanzt am Wasser. Am Wasserbach und wir bringen unsere Frucht. Wir bringen unsere Frucht, weil wir uns entschieden haben. Und zwar für den Sohn der Liebe. Und wir kreuzigen ihn nicht mehr. Wir kreuzigen ihn nicht mehr. Wir nehmen es an und sagen, danke, Jesus Christus, für deine Erlösung. Danke, dass du mich für so würdig erachtet hast, dass du es für mich getan hast und dass ich jetzt hier sein darf an deiner Stadt und einfach die Menschen rufen, hinauszurufen in die Welt. Lasst euch versöhnen mit Gott, kehrt um, tut Buße und glaubt diesem Evangelium. Glaubt diesem Evangelium. Jesus Christus ist gekreuzigt, gestorben und begraben und auferstanden. Und wir mit ihm, weißt du, wir mit ihm auferstanden. Alle Ehre dem Auferstandenen in Jesu Namen. Amen, Amen. Er ist auferstanden. Wow. Und wir hatten es am Donnerstag schon in der Schule. Ne? Wir sind Erben Gottes, Miterben mit ihm. Ja? Und wir haben alles mit Jesus bekommen. Und wir haben es heute schon öfters gehört. Ja? Es ist eine Entscheidung, es ist ein Bewusstsein, sich da reinfallen zu lassen. Und wie es Irma schon gesagt hat, ja, lasst uns wirklich auch die Zeit der Karwoche mal nutzen, diese Offenbarung wirklich darüber zu meditieren, was er wirklich vollbracht hat, was er getan hat, was wir heute haben durch ihn. Es ist wirklich gewaltig. Ja? Wir haben seine Herrlichkeit bekommen. Wir haben seine Verheißungen, ja, sind Ja und Amen, ja, für uns. Und es ist doch wirklich gewaltig und darin dürfen wir leben, ja, darin sollen wir leben. Und das ist wirklich auch eine Entscheidung, sich da auszustrecken, ja, da weiter reinzugehen und sagen, Herr, offenbar ist mir mehr und mehr und mehr und mehr, ja, einfach tiefer reinzugehen in diese Liebe, weil Gott hat wirklich das allerbeste, ja, hat er für uns gegeben, seinen Sohn hat er für uns sterben lassen, ja. Das Allerbeste, sein Allerliebstes im Himmel hat er auf die Erde geschickt. Ja, und er wusste, wie es ausgeht erstmal. Ja, er wusste, welches Leid er auch ertragen muss. Ja, und er hat es trotzdem getan für uns, weil er dich und mich so, so sehr liebt. Ja, und es gibt immer wieder Situationen, wahrscheinlich auch in deinem Leben, wo vielleicht noch Versuche kommen, andere Gedanken zu haben, wie ich hab's vollbracht oder er hat's für mich vollbracht, ja. Ich kann alles durch ihn. In ihm ist meine Kraft, ja. Seine Quelle strömt durch mich. Der Heilige Geist lebt in mir und ich bin kraftvoll jeden Tag und alles, was ich kann, ist durch ihn, ja. Und ich gehe raus und reiß Bäume aus jeden Tag aufs Neue, ja. Bin gut gelaunt und frisch und freudig und alles, ja. So stehen wir alle auf, ne, heute. Ja, ein paar gucken mich an, von was spricht der hier? Okay, ab und zu sind vielleicht noch Gedanken da, die dem widersprechen, ja, die dich unten halten möchten, die dir sagen möchten, heute der Tag, der wird vielleicht nicht so gut. Ja, oder oh, da unten zwickt's, wie wird das heute wieder? Ja? Schaffe ich das denn überhaupt? Übermorgen habe ich was weiß ich was. Ja, kriege ich das denn überhaupt hin? Ja, kennt ihr solche Gedanken? Also ich kenne sie gut, ja. Ein paar von euch auch, okay, die anderen weiß ich nicht, die sind vielleicht schon weiter. Da hätte ich nachher gern Gebet. ja, aber trotzdem, ja, er hat's vollbracht. Und der Teufel möchte uns immer wieder davon abhalten, von diesem vollbrachten Werk. Ja, und er versucht es mit allen Mitteln, mit Gedanken, mit Umständen, mit Herausforderungen, ja, aber trotz allem ist es, er hat es vollbracht. Ja, in Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ja, unterwerft euch nicht mit dem Zeitgeist, heißt es auch. Ja, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, das heißt, Gott sagt auch hier, lernt in einer neuen Weise zu denken. Ja? Wir sollen nicht diesen Zeitgeist aufnehmen, der da ist. Ja? Und dieser Zeitgeist heute, der ist Angst. Ja? Überall, wo du hinkommst, überall, wo du nachguckst, Angst. Ja? Also der Zeitgeist dieser Welt möchte dir Angst einflößen. Er möchte dir sagen, hey, da gibt es nichts Gutes mehr in dieser Welt. Ja? Das geht alles nur noch den Bach runter. Ja, das ist der Zeitgeist dieser Welt. Aber das Wort Gottes sagt was ganz was anderes. Das Wort Gottes sagt, mit dir wird es nur noch aufwärts gehen. Ja, du wirst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Du wirst von Sieg zu Sieg gehen. Ja, und das sagt das Wort Gottes. Und hier steht eindeutig, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ja, lernt in einer neuen Weise, ja, euch auszurichten. Und, das letztendlich das Problem hatte schon Adam und Eva. Ja, da hat es der Teufel auch versucht und wir wissen, er hat es leider geschafft. Ja, aber auch bei Adam und Eva in 1. Mose 3, Vers 6 in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, die Frau schaute den Baum an, also Eva. Er sah schön aus. Er war bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Ja, sie hat angefangen zu denken. Ja, der Teufel hat zu ihr gesagt, hey, komm, das ist doch nicht so schlimm so. Ess doch diese Frucht, esse doch. Ja, und dann fing es an zu rattern. Ja, der schaut ja gut aus, ne? Und was soll jetzt da so schlimm dran sein? Ja, und dann fing es los, ne? Und ja, der schaut doch gut aus. Und dann nehme ich doch mal, ja. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Ja, sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und er aß davon. Ja, in dem Moment hat Adam und Eva die Herrschaft abgegeben über die Welt. Und der Teufel hat die Herrschaft bekommen über diese Welt. Und ab diesem Zeitpunkt kam Mangel rein. Aber letztendlich der Trick, ja, war erstmal, hey, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja, und was Gott gesagt hat, na, das stimmt doch auch nicht immer. Ja, also komm schon, na, das Wort Gottes, ja, macht der Teufel heute noch? Ja? Du hast vielleicht einen Menschen die Hand aufgelegt, na, und er ist vielleicht nicht gleich gesund geworden. Ja, siehst du, funktioniert doch gar nicht das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes sagt, dass Jesus für alles gestorben ist, für unsere Sünden, aber auch, dass wir gesund sind. Na, aber warum zwickt's denn da, sagt dann der Teufel. Na? Stimmt doch gar nicht das Wort Gottes. Ja, so kommt er. Und dann fängt's an, da oben. Ja, dann kommt ein Gedanke nach dem anderen Gedanken. Ah ja, vielleicht stimmt es ja wirklich nicht. Vielleicht ist da ja was dran, dass es nicht stimmt. Ja, und so weiter und so fort. Und du merkst, wie die Spirale so langsam nach unten geht. Ja, manche nicken. Ja? Sie kennen das Ganze. Okay. Aber ich sage euch eins. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge vom Teufel. Ja, ich nehme immer das Beispiel, ja, wenn du Kinder hast, oder du kannst dich selber als Beispiel nehmen, vielleicht kannst du nicht mehr daran erinnern, ja, aber du bist auf die Welt gekommen, ja, und das Erste, was du getan hast, ist laufen, reden und alles, ja, das hat vom Anfang an geklappt bei dir. Klasse, du bist gesegnet, wahrscheinlich hat es nicht geklappt, ja, du hast, was weiß ich, 500 Anläufe gebraucht, bis du endlich mal laufen konntest. Du bist x-mal hingefallen, bis es endlich geklappt hat. Ja, du hast es geübt. Du hast es bei deinen Eltern wahrscheinlich abgeguckt, vielleicht bei deinen Geschwistern abgeguckt. Ja, du hast es immer wieder versucht. Du bist auf die Nase gefallen, bist wieder aufgestanden und weitergegangen. Ja, und genauso ist es auch im Geist. Ja, wir müssen und dürfen geistlich wachsen, indem wir auch unsere Gedanken umschwenken auf das Wort Gottes. Ja, du hast alles bekommen. Alles ist in deinem Geist, ja, aber unsere Seele muss es auch mal kapieren und unsere Seele sind auch letztendlich unsere Gedanken und darauf müssen wir uns ausrichten, ja, und bloß weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, dass du jemand die Hände aufgelegt hast, ja, heißt es doch nicht, dass es beim zweiten Mal nicht funktioniert, ja, genauso hast du es beim Laufen auch gemacht, warum tun wir uns so schwer, im Geistlichen es genau gleich zu tun, warum? Weil es der Teufel nicht möchte und er uns abhalten möchte, ja, keiner von uns könnte heute laufen, wenn du beim ersten Mal aufgegeben hast. Keiner könnte laufen, wenn du beim zweiten Mal aufgegeben hast. Ja, aber irgendwie im Geistlichen, oh, funktioniert nicht bei mir. Beim Pastor geht alles, ja. Beim Pastor ist es super, aber bei mir funktioniert gar nichts. Ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, ja. Gott hat dich nicht als Ausnahme definiert in der Bibel. Ja, da stand nicht drin, für dich gilt es nicht. Es gibt kein Register, kein Anhang, wo alle Namen drinstehen, mit Geburtsdatum, wo drinsteht, bei dem gilt's nicht. Gibt's nicht. Ja, ich habe es nicht gefunden, zumindest in meiner Bibel. Und ich habe ein paar Übersetzungen auch angeguckt und so weiter. habe es nirgends gefunden. Also es gibt es nicht. Ja? Deswegen, lasst uns doch im Geistlichen auch nicht aufgeben. Ja? Lasst uns doch weitermachen. Wenn die Verheißung Ja und Amen ist, dann ist es Amen, weil Gott ist die Wahrheit. Ja? Gott ist das Wort Gottes, ist die Wahrheit. Und lasst uns da nicht aufgeben, ja? Sondern weitergehen. Ja? Guckt euch einfach mal die Schule nochmal vom Donnerstag an. Ja? Auch Marion hat es gesagt, einfach nicht aufgeben. Weitergehen, ja? Weitergehen. Es gibt keinen Stopp. Es gibt keinen Stopp bei Gott. Ja? Im Wort Gottes steht drin, dass du als Sieger hervorgehst, gehen wirst aus jeder Situation. Und deswegen heißt es für dich, nicht aufgeben, sondern weitergehen. Ja, weitergehen. Okay, kommen wir nochmal zu unseren Gedanken. Römer 8, 6 bis 7 aus der Amplified übersetzt. Da heißt es, die Gesinnung bzw. Denken des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Ja, das heißt, wenn wir den Zeitgeist annehmen, wenn wir die Gedanken dieser Welt annehmen, ja, dann heißt es im Wort Gottes, kommt Tod raus. Wenn wir aber das Geistliche annehmen, das Wort Gottes als Wahrheit anerkennen und denken, dann kommt Gutes, dann kommt Leben hervor. Ja. Und da möchte ich einfach uns heute so ein bisschen reinführen in dieses ganze Thema, was haben denn unsere Gedanken jetzt mit unserem Leben zu tun? Und welche Auswirkungen haben die? Wir haben schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, aber ich habe einfach nochmal das heute Morgen so auf dem Herzen gehabt, da müssen wir nochmal rein. Ja? Wir können nicht einfach willkürlich denken. Ja, wir können schon, wir sollten es aber nicht. Ja? Wir sollten nicht einfach willkürlich denken, weil wenn du willkürlich denkst, dann kommt auch was Willkürliches in deinem Leben hervor. Und ich weiß nicht, ob du das möchtest. Ja? Ich glaube, wenn ein Bauer sät, ja, dann möchte er nicht, dass das Unkraut hervorkommt und irgendwelches Willkürliche irgendwo wächst, sondern er möchte, dass das, was er gesät hat, hervorkommt, und zwar in großer Frucht. Ja? Und das möchte Gott auch. Er möchte, dass du voller Frucht hervorkommst, ja, und dass nicht irgendwo Unkraut in deinem Garten oder bei dir wächst. Ja? Er möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Er möchte, dass es dir gut geht. Ja? Und deswegen sagt er auch, ja, ändere einfach mal deine Gesinnung, ändere dein Denken, ja? Und du wirst die Auswirkungen in deinem Leben sehen. Genau, und da gehen wir jetzt ein bisschen rein. Zuerst nochmal, für alle, die es vergessen haben, wir sind Geist, leben in einem Körper, ja, und haben eine Seele. Aber du selber bist Geist, du bist ein Geistwesen, ja? Und bei deiner Wiedergeburt, wenn du Gott angenommen hast, dann ist dein Geist wiedergeboren worden. Das heißt, du bist eine neue Schöpfung geworden, geboren aus Gott, nicht aus einem vergänglichen Samen, sondern aus einem unvergänglichen Samen. Das heißt, in deinem Geist ist alles drin, der ist zur Fülle gebracht, der ist vollkommen gemacht worden, der ist genial gemacht worden, besser geht's gar nicht mehr, weil du bist ein Prachtexemplar, steht im Wort Gottes. Ja, du bist wow, ja? Gott sagt wow zu dir. Gott sagt einfach, ja, sag mal zu deinem Nachbarn, wow. Du bist wow, ja. Genau, jetzt kann es passieren, dass nicht gleich bei deiner Wiedergeburt, und kann passieren, aber muss nicht passieren, ne, dass sich auch gleich körperlich und seelisch in deinen Gedanken was verändert. Na, kann passieren, ja. Gott ist da genial, dass er dann gleich mal Wunder tut. Na, viele werden auch geheilt, einfach auch mal, wenn sie ihr Leben Jesus geben, ja. Aber ich sag mal, ab und zu ist es dann auch so, na, es braucht einfach ein bisschen, weil deine Seele tickt noch so ein bisschen nach deinem alten Leben und die muss umgepolt werden. Ja? Da muss das Denken, was in deinem Geist ist, ja, das ist da was Gott hat für dich, das muss fließen. Ja? Und wenn das fließt, ja, dann fließt es durch deinen Körper und dann fließt es auch aus dir heraus. Ja? Weil in deinem Geist ist alles. Also das nochmal zur Grunderklärung, weil das ist einfach wichtig zu wissen, dass du wow bist. Ja, es ist wichtig zu wissen, dass du in deinem Geist alles hast und vollkommen bist. Genau. Gott ist nämlich auch Geist. Ja? Und wir wissen auch, dass Gott sprach und es wurde. Ja? Gott sprach und es wurde. Also das heißt, da liegt Kraft drin. In deinem Geist liegt Kraft drin. Ja? Jesus ist zur Fülle gebracht, in Jesus lebt die ganze Fülle der Gottheit, ja, und er hat uns zu dieser Fülle gebracht im Geist, ja. Das heißt, letztendlich heißt es auch im Wort, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt, ja. Wir haben auch Schöpfungskraft. Jetzt sagt er, oh, jetzt geht er aber einen Schritt zu weit, will er jetzt sagen, wir sind Gott. Nee, wir sind nicht wie Gott, aber wir haben die DNA Gottes, weil wir sind aus seinem Wort geboren und wir haben Schöpfungskraft in unserem Geist. Ja? Wir haben Schöpfungskraft. Es hat Auswirkungen, was du denkst. Und wir können in unserem Leben vielleicht nicht die Umstände oder die Herausforderungen kontrollieren. Ja? Aber, und das ist ganz wichtig, wir können unsere Reaktion darauf kontrollieren. Ja? Also das heißt, was weiß ich, wenn du eine schlechte Nachricht kriegst, kannst du unterschiedlich darauf reagieren. Ja? Aber es liegt an dir, wie du darauf reagierst. Okay? Und das hat Auswirkungen, ja, weil wenn du einen schlechten Gedanken zulässt, und ich glaube, die meisten von uns kennen das, ja, auf eine Nachricht, dann kommt der nächste schlechte Gedanke, dann kommt der nächste schlechte Gedanke, ja, und dann kommt wieder der nächste schlechte Gedanke, und das geht einfach so weiter, ja, der Kreislauf letztendlich geht nach unten, ja. Los, weil du einen schlechten Gedanken zugelassen hast. Ja? Deswegen ist es immer wichtig, seine Gedanken zu prüfen. Ja? Und du bist nicht ein Opfer von deinen Gedanken, sondern du hast immer die Entscheidungsgewalt über deine Gedanken. Du kannst entscheiden, was du denkst. Du kannst entscheiden, wie du reagierst. Und das liegt an uns. Wie wir entscheiden. Es liegt an jedem Einzelnen. Ne? Wenn einer dich beim Straßenverkehr, ich nehme mal das Beispiel wieder Autofahren, das kennen ja die meisten, ja, wenn dich da einer nervt oder dich einer triggert, ne, dann ist es deine Entscheidung, ob du den anhubst, hinten drauf fährst und sagst, so, jetzt hast du mal deinen Mist, ja, was willst du denn von mir? Oder ihn von der Seite wegrammst, ja. Also ich habe es noch nie gemacht. oder du sagst, Segne ihn, Herr. Die Reaktion liegt an dir, aber du hast die Konsequenzen zu tragen. Ja, also ich meine, die Konsequenz ist, wenn du ihn von der Seite abrammst, ne, oder keine Ahnung was, hast du die Konsequenz zu tragen. Ja, kannst du der Polizei noch oft erklären, aber der hat mich getriggert. Es wird wahrscheinlich ziemlich egal sein der Polizei, ne, wenn du ihn von der Seite rammst und in den Graben reinschubst. Ne? Du hast die Konsequenz zu tragen, ja. Du hast, und es fängt in deinen Gedanken an, letztendlich, ja. Es fängt in deinem Denken an. Hast du das Wort Gottes in deinen Gedanken, ja, in deiner Seele schon so manifestiert, ja, wird deine erste Reaktion sein, Herr, segne ihn, ja. Das ist sein Problem, nicht mein Problem, wenn er gerade schlecht drauf ist, aber ich wünsche ihm das Allerbeste, Herr, dass er dich kennenlernt, Herr Jesus, dass er in den Frieden reinkommt, dass er nicht die ganze Zeit auf 180 ist, ja, sondern dass es ihm einfach gut geht, ja. Du lässt einfach die Liebe fließen. Das wird deine Reaktion sein, wenn du deine Gedanken, sage ich jetzt mal, unter dem Wort Gottes hast. Ja. Die andere Reaktion brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ja. Genau, also du bist kein Opfer deiner Gedanken, ja, sondern du kannst deine Reaktionen und deine Gedanken kontrollieren. Ja? In Sprüche 23, Vers 7 heißt es, wie jemand in seinem Herzen denkt, so ist er. Ja? Und das ist auch mit dem, was du dich fühlst. Fühlst du dich mit dem Wort Gottes, fühlst du dich, hast du deinen Fokus auf Jesus, ja, dann wirst du eine andere Denkweise haben, als wenn du dich den ganzen Tag mit den Nachrichten dieser Welt beschäftigst, mit dem Zeitgeist dieser Welt beschäftigst und mit der weltlichen Weisheit beschäftigst. Ja, es wird einfach konträr sein, es wird gegeneinander gehen. Ja, und deswegen ist es wichtig, mit was wir uns füllen, mit was wir unsere Gedanken füllen, mit was du dich den ganzen Tag beschäftigst. Ja? Beschäftigst du dich den ganzen Tag mit Problemen, mit, oh, wie wird das, oh, wie schlimm ist es mit den Nachrichten, wie gesagt, mit dem Zeitgeist dieser Welt, oder beschäftigst du dich lieber mit dem Wort Gottes, wo drin steht, mit dir geht's aufwärts. Das hat Auswirkungen, das hat wirklich Auswirkungen. Ja? Und Der Punkt ist letztendlich auch nochmal bei dem vorherigen Beispiel zu bleiben, ja. Deine Entscheidungen beziehungsweise deine Reaktionen, ja, beziehungsweise dann auch deine Worte entscheiden letztendlich über Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und es steht schon im 5. Mose 30, Vers 19, ja. dass deine Worte Leben oder Tod bringen, Segen oder Fluch. Ja, du kannst in dem Auto, kannst du den, der dich getriggert hat, den kannst du verfluchen, indem du sagst, wow, was ist das für ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Dann hast du Fluch ausgesprochen. Ja, es ist uns gar nicht so oft bewusst, was wir mit unseren Worten teilweise aussprechen. Ja, wenn du über jemanden anders aussprichst, du wirst es nie schaffen, wirst du über ihn Fluch aussprechen. Ja, wenn du rausgehst und sagst, was, ja, keine Ahnung, hast du den neben mir gesehen? Boah, wie doof hat der sich benommen? Na, sprichst du Fluch aus? Ja, oder du kannst Segen aussprechen. Ja, und wir dürfen als Licht dieser Welt sollten wir Segen aussprechen. Du solltest Segen über dein Umfeld aussprechen. Du solltest Segen über dein Geschäft aussprechen. Du solltest Segen über die Politiker aussprechen. Du solltest Segen über deine Gemeinde aussprechen. Du solltest Segen über deinen Nachbarn aussprechen. Ja, du solltest Segen aussprechen. Weil wenn wir keinen Segen aussprechen, dann tut's keiner hier auf dieser Welt. Ja, wenn wir nicht das Licht sind, ist es keiner hier in dieser Welt. Ja, weil du bist da an Christi Stadt. Ja, du bist da an Jesus Stadt hier auf dieser Welt. Und wenn du Fluch aussprichst, dann wird's Tod geben. Ja? Und viele von uns sprechen teilweise noch, also nicht hier, aber viele von uns Christen meinte ich jetzt, ne? Also ihr seid da klar nicht gemeint, aber sprechen Fluch über ihre Finanzen aus. Ich bin arm. Boah, ich werde es nie schaffen, dass ich irgendwie keinen Mangel mehr habe. Ich kriege das nicht hin. Mein Bankkonto ist immer im Minus. Du sprichst Fluch aus über deine Finanzen, ja? Du sprichst Fluch aus. Oder vielleicht über deinen Ehepartner. Boah, kennst du meinen Mann? Boah, der ist so doof, ja? Mit meinem Mann eine Stunde zu verbringen, ist schon hart, ja? Ist jetzt übertrieben. Ich spreche extra über meinen Mann und nicht über meine Frau. Also meine Frau ist super. Ja, aber ja, wenn du manchen Christen zuhörst, wie sie über einen Ehepartner sprechen, na, und endlich mal ein freies Wochenende und der ist weg. Keine Ahnung, du sprichst Fluch aus. Du sprichst Fluch über deine Beziehung, über deinen Ehepartner aus. Ja? Genauso bei deinen Kindern. Boah, bist du doof. Wann kapierst du das endlich? Verflucht. Du hast dein Kind in diesem Moment verflucht. Ja? Und das ist uns oft gar nicht so bewusst, was wir hier tun. Ja? Und deswegen einfach auch nochmal die Ermutigung, Wort Gottes. Ja? Lasst uns füllen mit dem Wort Gottes. Lasst uns denken wie das Wort Gottes. Ja? Geduldig, sanftmütig. Ja? Das sind die Früchte des Geistes. Wir haben es in uns. Aber wenn wir es uns nicht fließen lassen, ja? Dann wird es nichts. Wenn wir uns dessen gar nicht wenn wir uns dessen gar nicht klar sind, ja, die Offenbarung gar nicht darüber haben, wird's nichts, ja. Und dann wundern wir uns teilweise, warum's in unserem Leben nicht klappt. Aber wir sagen, ey, Wort Gottes steht's ja drin, da irgendwann findet man dann schon wieder eine Bibelstelle. Aber das, was du 20 Jahre davor ausgesprochen hast über die Situation, dadurch sind wir uns dann nicht mehr bewusst, ja. Und dann nehme ich mich nicht aus. Also, ich bin jetzt nicht der perfekte nur noch Wort Gottes Sprecher, sage ich jetzt einfach mal. Ich erwische mich immer wieder, wo ich mich korrigieren muss, wo ich sage, Herr Jesus, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich gerade gegen dich gegangen bin. Ne? Wenn ich gegen das Wort gehe, gehe ich gegen Jesus. Ja. Und wenn ich gegen Jesus letztendlich gehe, hatten wir auch am Donnerstag, gehe ich letztendlich gegen meine eigene Natur, weil ich bin aus ihm geboren, ja, in meinem Geist. Und wenn ich da dagegen spreche, ja, dann gehe ich gegen meine eigene Natur. Ich bekämpfe mich letztendlich selber und wundere mich danach, warum es nicht funktioniert. Ja? Und da möchte ich euch einfach ermutigen, sensibler zu werden. Ja? Wie gesagt, mit unseren Worten bringen wir Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Ja? Ein anderes Beispiel, ja, ist zum Beispiel, ja, keine Ahnung, meine Mutter litt schon an Depressionen, ja, ich leide an Depressionen und deswegen wird mein Kind jetzt auch unter Depressionen leiden. Ja? Wenn du diese Gedanken hast, was soll denn rauskommen? Was soll denn jetzt noch rauskommen, Gutes? Versteht ihr? Da gehört ein Break rein. Ja? Da gehört ein kompletter Break rein in diese Gedanken, in diese Worte. So nicht, weil diese Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Diese Gedanken sind auch nicht deine Gedanken, weil du bist vollkommen gemacht im Geist. Ja? Diese Gedanken kommen von außen und möchten dir das einreden. Ja, deswegen muss unsere Seele immer mehr verändert werden in diesen Denkweise, in dieser Denkweise, ja. Und dass wir das Richtige letztendlich auch aussprechen, ja, in Sprüche 18,21 heißt es, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Ja? Und sie können wirklich bis hin zum Tod gehen. Tod in verschiedenen Bereichen deines Lebens, sei es Finanzen oder Beziehung oder was auch immer, aber auch wirklicher Tod, ja? Weil es hat Auswirkungen auch auf deinen Körper. Genau, deswegen sagt Gott in Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Also Gott sagt eine klare, ja, einfach ganz einfach, sagt er, ja, wenn du dieses Buch nimmst, ja, und Gesetz hört sich immer, oh, ich muss, ich tue, oder? Gott meint das gar nicht so, du musst gar nichts, ja, du kannst auch so weiterleben. Bloß wenn du die Früchte haben möchtest, die im Wort Gottes steht, ja, dann sagt Gott einfach, ja, nimm dieses Buch, es soll nicht von deinem Mund weichen, sprech das Wort Gottes aus, ja, sprech über deine Situationen, nimm Autorität ein, sprech das Wort Gottes über deine Situationen, über deine Finanzen, über deine Beziehungen, über deine Kinder, über deinen Ehepartner, über dein Geschäft, was auch immer, sprech das Wort Gottes darüber aus, denke Tag und Nacht darüber nach, ja, lass dir keine anderen Gedanken reinpflanzen vom Teufel, von dieser Welt, ja, was alles Schlimmes passieren könnte, ja, lass es dir nicht einreden, sondern nimm das Wort Gottes als deine Wahrheit, ja, achte darauf, was geschrieben steht und dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen, andere Übersetzung, dann wird dir alles gelingen, was du anpackst und du wirst von Sieg zu Sieg gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja, Halleluja. Und ja, da möchte ich uns ermutigen, da möchte ich uns wirklich ermutigen, was wir reden, ja. Und ganz ehrlich, es ist nicht immer so einfach, gebe ich ja recht. Ja? Und vor allem, wenn du mittendrin bist, ist es noch schwieriger, auch wieder rauszukommen. Auch das, ja, ich möchte einfach auch zum Schluss heute nochmal beten und das auch freisetzen. Ja? Aber kommen wir noch einmal zurück zu den Reaktionen. Ja? Ich habe da so ein Beispiel. Ja? Und zwar, du warst beim Arzt, ja, und irgendwann ruft dich der Arzt an, die Arzthelferin, ja, und sagt dir, oh, die Blutergebnisse liegen vor und bitte ruf doch schnellstmöglich zurück, ja, wegen dem Arzt, ja, damit du das mit dem Arzt besprechen kannst. Jetzt hast du mehrere Optionen zu denken, ja. Der erste Gedanke ist, die erste Option ist, oh, schnellstmöglich, hat sie gesagt. Oh, da ist irgendwas Schlimmes. Ja? Oh, da ist irgendwas ganz Schlimmes. Ich muss da sofort zurückrufen. Ich muss da sofort anrufen, weil, ja, da ist irgendwas ganz, ganz, ganz, ganz Schlimmes mit meinen Blutwerten. Ja? Das ist so der erste Gedanke. Ja, vielleicht die erste Option. Na? Wenn du diesen Gedanken zulässt, ja, wird es immer weiter runtergehen, der Kreislauf, ja, und du bist am Schluss bei deinen Grabliedern. Ja, ja. Wenn du keinen Stopp reinhaust, verspreche ich dir, du bist am Schluss und siehst du dich tot. Ja? Zweite Option ist, ja, du ignorierst es einfach. Ne? Das ist vielleicht reine Routine, ja. Wenn ich Zeit habe, rufe ich irgendwann zurück. Sage ich, okay, Respekt, auch okay, genau. Die dritte Option ist, du gehst mit dem Wort Gottes. Na, du nimmst das Wort Gottes und sagst, Herr, ich vertraue dir. In deinem Wort steht geschrieben, ja, dass ich gesund bin. In deinem Wort steht geschrieben, egal welche Situation da auch jetzt ist, ja, ich gehe als Sieger heraus und es wird alles super gut. Ja? Und was tust du jetzt? Du entscheidest dich für eine Option. Auch wenn du es nicht bewusst machst, aber du entscheidest dich für eine Option. Ja? Du entscheidest dich vielleicht unbewusst, die Option, dass es immer weiter bergab geht, weil du auf einmal merkst, oh, du kriegst Angst, ja, Angst nimmt in deinem Körper zu und es geht immer weiter runter mit der Spirale. Wie gesagt, kommt ein Ding nach dem anderen. Ich weiß nicht, wer das kennt, also ich kenne es wirklich, wirklich gut Und ich kann da aus Erfahrung sprechen. Du lässt den einen Gedanken zu, kommt erstmal, oh ja, meine Blutwerte. Und wenn jetzt das ist, ne, vielleicht googelst du nochmal, oh, Blutwerte nicht stimmen und so weiter. Ja, kommt der nächste Gedanke, ja, kommt Angst. Ne, du fühlst, dann geht's weiter. Ne. Von deinen Gedanken aus geht's dann in den Körper. Jetzt fühlst du dich nämlich schon krank. Oh ja, stimmt, oh, eigentlich fühle ich mich ganz schlapp. Ja. Arbeiten heute geht eigentlich gar nicht. Ich bin total durcheinander. Ja. Und irgendwie bin ich auch jetzt total erschöpft und ich muss mich jetzt eigentlich hinlegen, ne, weil irgendwie, jetzt geht's gerade gar nicht mehr. Ja. Und es geht so weit, ne, wenn sich die ganze Strecke noch weiterzieht, und ich übertreibe nicht, bis die körperlichen Symptome wirklich kommen. Ja, die kommen wirklich. Auf einmal merkst du Schmerzen und da kommt und da zuckt's. Oh, das könnte ja das oder jenes sein. Ne. Dein erster Gedanke hat Auswirkungen, wie es dir jetzt geht. Na, und zwar körperlich, und du spürst es sogar. Es ist zur Realität geworden. Ja? Dadurch, dass du diesen Gedanken zugelassen hast und die weiteren Gedanken zugelassen hast, ist es zur Realität geworden, dass du ja, dich auf einmal total krank fühlst. Ja? Und oh, sagst zu deiner Frau oder zu deinem Mann, oh, heute geht gar nichts mehr, ich brauche ganz viel Ruhe jetzt heute. Ja? Der eine Gedanke war der Auslöser und den hast du nicht gestoppt. Ja? Dann rufst du beim Arzt an, der Arzt sagt, ah ja, mit deinem Blutbild, alles super, alles gut, brauchen Sie keine Sorgen machen, ich wollte Sie nur, dass Sie schnellstmöglich zurückrufen, dass Sie sich keine Sorgen machen, ja, mit Ihrem Blutbild, weil wir hatten ja das Gespräch und habe ich schon ein bisschen gemerkt, ja, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist, alles super gut, Sie sind kerngesund. Und auf einmal fühlst du dich wieder super, du springst aus dem Bett raus und sagst, jawohl, jetzt reiße ich wieder Bäume aus, ja. Hallo, Gedanken, ja. Es war jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt und trotzdem, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe alles schon mal durch. Ich habe das alles schon mal durch, ja. Und das passiert dir. Und es ist nur in deinem Kopf. Nur in deinem Kopf hat sich das Kopfkino stattgefunden und es hat Auswirkungen. Es hat Kraft, ja. Es hat wirklich Kraft, deine Gedanken, ja. Und wenn du den Arzt, was weiß ich, übertreibe jetzt, ja, 10 Jahre nicht erreichst, ich sag dir, du stirbst noch da dran. Weil du dich todkrank fühlst in deinen Gedanken, ja. Deswegen ist es so wichtig zu unterbrechen. Ja? Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden. Ja? Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden. Ja? Und ein Tipp davon ist, wenn ich guck wirklich, was du denkst. Ja? Also ich will dich wirklich ermutigen. Du kannst selber gucken, was du denkst. Ja? Also gucken jetzt nicht mit den Augen, sondern du kannst selber, wie soll ich es denn ausdrücken, ja, selber nachdenken, was du gerade denkst vielleicht. Kontrollier die Gedanken, was du reinlässt, was wirklich dann Auslöser ist. Und wenn du merkst, wow, da ist was schiefgelaufen, ja, dann mach einen Break rein. Dann mach so einen Break rein, ja, und sag, ich nehme jeden Gedanken her, der nicht von dir ist, stelle ich unter den Gehorsam Christi und der muss jetzt weichen in Jesu Namen, ja, hat mir zum Beispiel geholfen, ja, wenn es noch nicht hilft, ja, dann, was mir auch geholfen hat, ja, ist jetzt vielleicht, weiß nicht, ob es ganz biblisch ist, ja, aber dann lenk deine Gedanken auf was anderes, auf was Gutes, ja, bis hin, mach Gedankenstopp, ja, also ich stelle mir dann teilweise das Wort Gedankenstopp vor, ne? Es reicht nicht nur, dass du Gedankenstopp denkst, sondern stellst dir auch noch vor, weil dann kann kein anderer Gedanke, du kannst, das geht nicht, dass du 20 Sachen auf einmal denkst, auch wenn es Multitasking-Zeitalter ist, ja, aber wenn du dich darauf konzentrierst, ja, dann kriegst du einen Break rein. Ja, und du wirst merken, wenn du so einen Break reinkriegst, ja, und mit dem Wort Gottes dann dagegen gehst, dass sich es wandelt, dass sich shiftet, dass du dann auch diese Gedanken auch wieder loskriegst, ja. Und die Gedanken, die müssen weg, ja. Die müssen weg von dir. Die haben bei dir nichts zu suchen. Und, ja, muss raus einfach, ja. Und hier, wie gesagt, mit dem Beispiel wollte ich einfach euch nochmal zeigen, dass du wirklich Kraft hast in deinen Gedanken, ja, weil der Gedanke letztendlich hat Einfluss zum einen auf deinen Körper, hat aber auch Einfluss auf deine Reaktionen. Deine Reaktionen, dein Sprechen ist letztendlich wieder deine Zukunft, ja, bei dem Ganzen. Also, was weiß ich, Gott hat das Allergrößte vor, ne, und möchte dich hochbringen bei allem. Weil du dich aber von deinen Gedanken her nicht imstande fühlst, na, weil du die anderen Gedanken zugelassen hast, wirst du immer absagen hier in dieser Welt, weil du kannst es einfach nicht, ja? Weil du fühlst dich schwach, na, du fühlst dich nicht imstande, du fühlst dich ganz, ganz, ganz klein, ja? Deswegen wird nie das herauskommen, das wird immer gedeckelt werden, was Gott in deinem Leben vorhat, ja? Und es ist nur durch diesen Gedanken verändert sich dein Leben. Ja? Deswegen, das ist wirklich Tod oder Leben, hängt davon ab. Ja, weil wenn du diesen Gedanken zulässt, wirst du immer klein gehalten, du wirst im Mangel leben, du wirst in Selbstverzweiflung leben, ja, du wirst in Ängsten leben, ja, das ist tot. Also anders kann ich es nicht ausdrücken, das ist, dein Leben ist tot, das ist, du hast keine Freude, du hast keinen Spaß, du hast nichts, da ist Mangel in deinem Leben. Aber wenn du es schaffst, diesen Gedanken rauszukriegen, auf das Wort Gottes zu vertrauen, ja, ihm es machen lässt letztendlich, dann wirst du aufsteigen, ja, er wird dich vorbringen, du wirst glücklich sein, ja, weil du das hervorkommt, was in deinem Herzen ist, was Gott in dein Herz reingelegt hat. Und du wirst Leben haben, du wirst wirkliches Leben haben in deinem Leben. Ja, und deswegen lügt die Bibel nicht, die will dich nur darauf hinweisen, sie sagt, ey, achte doch bitte drauf, weil Gott ist es so wichtig. Halleluja. Amen. Und weißt du, wir gehen durch so viele Sachen jeden Tag. Wir kriegen so viele Gedanken hingeworfen. Wir kriegen so viele Situationen hingeworfen. Wie gesagt, die kannst du nicht kontrollieren, erstmal. Aber du kannst kontrollieren, was du annimmst und wie deine Reaktion darauf ist. Das kannst du kontrollieren. Und dafür bist du und ich verantwortlich in unserem Leben. Da ist kein anderer verantwortlich, ja? Sondern wir sind drauf dafür verantwortlich. Ja? Wenn du wenn du deinen Job verlierst, ja, dann ist es erstmal ein Umstand. Deine Reaktion kann jetzt sein, boah, die sind alle so gemein zu mir und boah, ich bin der Ärmste und das ist alles so schlimm jetzt und das wird nie wieder gut werden, ja? Das ist eine Reaktion. Und ich sage jetzt nicht, dass die Situation leicht ist, ganz ehrlich. Also ich will das jetzt nicht kleinreden. Versteht mich nicht falsch, ja? Und es gibt viele Situationen und Herausforderungen, wo ich überhaupt nicht kleinreden möchte, wo ich sage, boah, ja, das ist wirklich hart, ja? Und es ist wirklich schlimm. Aber trotz allem, wir dürfen nie vergessen, dass unsere Reaktion, unsere Gedanken, unsere Zukunft ausmachen, ja? Also die bessere Alternative wäre doch jetzt zu sagen, okay, ich habe den Job verloren, aber Herr, ich danke dir, du hast noch was viel Besseres für mich vorbereitet. Und ich danke dir, Herr, dass ich meinen Traumjob kriege, dass ich danach noch mehr verdienen werde wie vorher, weil du es für mich vorbereitet hast. Und du bist mein Versorger und du lässt mich niemals allein und ich vertraue auf dich, Herr. Und du führst mich da und du leitest mich da, Herr. Und ich habe die Erwartungshaltung, Herr, dass da was Geniales hervorkommt. Eine ganz andere Haltung. Halleluja. Genau. Satan, der Vater der Lüge, wie es heißt, der hat mir auch vorher schon gehört, wird mit 1000 negativen Wahrscheinlichkeiten auch auf dich zukommen in dieser Situation. Der wird dir alles versuchen, runterzureden. Ja? Der wird dir die Wahrscheinlichkeit geben, ja, du verlierst dein Haus noch und was weiß ich was alles, ja, und deine Ehe geht noch zu Bruch und so weiter. Mit all diesen Gedanken wird er kommen. Ja? Aber Wahrscheinlichkeiten haben keine Macht in deinem Leben. Keine einzige. Deine Entscheidung hat Macht in deinem Leben. Also, triff die Entscheidung. Na, und wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, dann fallen die anderen Wahrscheinlichkeiten weg, weil du hast dich für eins entschieden. Und deswegen ist es sich ganz, ganz, ganz wichtig, sich für das Wort Gottes zu entscheiden. Ja? Weil jede Wahrscheinlichkeit geht. Ja? Die geht einfach weg. Aber das, was du angenommen hast, das bleibt und entscheidet deine Zukunft. Ja? In 2. Korinther 10, 3-5 heißt es, denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftstöße zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wider der Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Ja. Also auch hier nochmal die Bibelstelle, einfach auch nochmal das als Beweis, dass ich hier nicht irgendwas rede, ja, sondern dass es wirklich biblisch ist. Ja. Gott sagt hier, wir kämpfen nicht gegen Fleisch, wir kämpfen nicht gegen andere Menschen. Du hast es gar nicht nötig, gegen deinen Nachbarn, gegen deinen Arbeitskollegen zu kämpfen. Es ist auf geistlicher Ebene. Deswegen müssen wir uns auch nicht immer triggern lassen von anderen Menschen. Ja. Du bist eine Stufe höher, du bist hochversetzt an himmlische Orte. Du bist, wie es Irma gesagt hat, aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt. Alles ist Ja und Amen, jede Verheißung. Du hast es nicht nötig, dich triggern zu lassen. Ja. von anderen Menschen. Aber alles, was vom Teufel kommt, was da dahinter steckt, dagegen solltest du angehen. Das solltest du nicht lassen, ja? Das solltest du nicht einfach zulassen in deinem Leben, ja? Und du hast die Kraft bekommen, ja? Mit Gott zusammen, ja? Jeden Gedanken, der vom Teufel da gekommen ist, jede Festung, jede Zerstörung, die der Teufel geplant hat, ja? Einfach zu zerstören. Einfach zu zerstören. Einfach wegzunehmen, ja? Und es, wie gesagt, jeden Gedanken dadurch gefangen nehmen, unter dem Gehorsam Christus. Ja? Und da müssen wir, das ist Übung. Ja? Wie es laufen lernen, ist es Übung. Ja? Und ich möchte euch wirklich heute Morgen ermutigen, zu üben. Ja? Übt es, die richtigen Gedanken zu haben. Übt es, das Richtige zu denken. Übt es, euch nicht irgendwie ja, vom Teufel abbringen zu lassen. Ja? Und vielleicht hast du auch heute Morgen, wie gesagt, ich habe das so auf dem Herzen, auch am Livestream, glaube ich einfach, dass es bei dir Festungen gibt, die sich aufgebaut haben, ja, wo Ängste und Sorgen vielleicht auch in deinem Leben reingekommen bist, wo du merkst, du bist in dieser Abwärtsspirale wahrscheinlich drin, ja, in diesem Ganzen, wo dir auch jetzt so bewusst geworden ist, ja, du bist in dieser Abwärtsspirale, du merkst es auch vielleicht mit körperlichen Symptomen und so weiter, ja, dass Müdigkeit, Lustlosigkeit irgendwie auch da ist, ja, und irgendwie auch die Zukunft, du siehst sie gar nicht mehr so rosig, ja, und betrifft es jemand von euch heute, morgen, ja, da? Nur dich? 2, 3, 4, 5, 6? Okay, noch ein paar mehr? Okay. Ich bete nachher nochmal, aber ich möchte einfach jetzt noch kurz, ich habe einfach so den Eindruck, jetzt kurz dafür zu beten, dass das wegbricht. Ja? Gott möchte, dass du frei bist. Gott möchte, dass dieser Kreislauf endlich aufhört. Ja? Gott möchte, und ich habe einfach so gesehen, wie dieser Kreislauf nach unten geht und wie so ein Ausbruch da ist. Ja? Wie du einfach ausbrichst, ja? Und wie du aus dem Weg, diesen nach unten, wie du einfach auf dem Weg wieder bist, wo nach oben geht. Ja? Wo einfach steil nach oben geht. Und dieser Weg ist nicht kurvig gewesen, sondern der ist gerad gewesen. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den das heute Morgen betrifft und auch am Livestream. Das sind einige, wo ich einfach so gesehen habe im Geist, die wirklich in dieser Abwärtsspirale sind. Und ich danke dir, Herr, in Jesu Namen zerbreche ich jetzt jede Macht des Teufels, in Jesu Namen. Jede Macht des Teufels ist jetzt zerbrochen, diese Abwärtsspirale ist jetzt zerbrochen im Namen Jesus, ja, zerbrochen. Jeder Gedanke, der nicht von dir ist, Herr Jesus, nehmen wir jetzt gefangen unter deinen Gehorsam. Der hat sich jetzt unterzuordnen, der ist weg in dem Namen Jesus. Raus da damit in Jesu Namen, Herr. Und ich spreche gute Gedanken hinein, ich spreche vollkommene Gedanken hinein. Und ich danke dir, Herr, dass da jetzt wirklich, so wie ich es gesehen habe, gerade im Geist, dass dieser Weg jetzt aufwärts geht, Herr. Immer weiter aufwärts, da gibt es keine Spirale mehr nach unten, die ist jetzt weg in den Jesu Namen und es geht jetzt aufwärts und zwar jetzt in Jesu Namen. Danke Herr für Freiheit jetzt, Herr. Danke Herr, dass du jetzt gerade die Personen einhüllst mit deiner Liebe. Halleluja. Danke Herr. Amen. Amen. Okay. Wie gesagt, unsere Worte haben Macht. Ja, wenn wir das Ganze mal aus wissenschaftlicher Sicht betrachten, ja, dann ist negatives Denken, und es ist nichts anderes als negatives Denken, ist erstmal Stress, ja, die uns, und Stress ist auch in der Wissenschaft bekannt, na, wenn du Stress hast, ja, dann ist es wissenschaftlich bekannt, dass dein Immunsystem dann auch noch untergeht, ja, und Stress kann sein, ist Angst, Nervosität zum Beispiel, Beklemmungen, Besorgnis, auch Ungeduld. Ungeduld ist auch Stress, ja. Furcht, Anspannung und so weiter. Das ist alles letztendlich Stress, ja. Und es ist wissenschaftlich auch bewiesen, dass wenn du Stress hast, dass dein Immunsystem auch nach unten geht, ja. Und genau, wie gesagt, du kannst die Ereignisse nicht kontrollieren, aber die Reaktion, ja. Und wenn du das zulässt, ja, diesen Stress auf längere Zeit, dann wirst du merken, dass es auch eine Depression, also eine leichte Depression, also eine depressive Phase letztendlich, dann weitergeht, ja. Das ist dann letztendlich, sagt die Wissenschaft, die zweite Stressphase, wo dann Depression auch reinkommt. Na, wenn du lange Stress hast, ja, dann merkst du, wie dein Körper müde wird, wie du langsam deine Gedanken, deine positiven verlierst und immer weiter letztendlich nach unten sinkst. Ja. Umso mehr dann das über den Zeit hinweg geht, da kommen Entzündungserscheinungen und so weiter, es wirkt sich aus auf deinen Herzkreislauf und so weiter und so fort. Und das alles nur wegen einem Gedanken. Ja. Und das sehen wir heute leider in dieser Welt oft, ja, dass Menschen krank sind, psychische Probleme letztendlich haben, Angstzustände haben, Depression auch haben, ja, und es sind die falschen Gedanken, ja, es fängt bei den Gedanken an, es fängt da an und deswegen ist es für uns wirklich so wichtig, Licht zu sein in dieser Welt, ja, und es auch Menschen, die es vielleicht noch nicht so wissen, einfach auch für sie da zu sein, zu erklären, für sie zu beten, ja, für Arbeitskollegen oder keine Ahnung auch, ja, einfach da auch da zu sein, ihnen die Liebe zu schenken und sagen, es gibt einen Weg daraus, ja, es gibt einen Weg daraus. Jesus hat's gemacht, ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, und da dürfen wir wirklich, wirklich weiter reingehen, ja, die Welt braucht uns da in diesem Bereich, ja, die Sachen, diese depressive Stimmung, sage ich einfach mal, in dieser Welt nimmt immer mehr zu, ja. Deswegen sollte, oder nimmt auch bei uns, umso mehr Offenbarung wir haben, nimmt aber auch die Herrlichkeitsstimmung immer weiter zu, ja. Weil ich will euch heute Morgen nicht in eine Depri-Stimmung versetzen, sondern ich will euch eigentlich rausholen und sagen, da gibt es viel, viel, viel mehr. Gott hat viel, viel, viel mehr für uns vorbereitet, ja. Gott hat viel, viel, viel krasseres mit uns vor, ja. Er will uns gebrauchen. Ja, und wir dürfen da sein für ihn und uns gebrauchen lassen bei dem Ganzen, ja. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, da dabei zu sein, ja. Weil wie soll ich es ausdrücken? Wir sehen oft gar nicht so richtig, was um uns eigentlich herum passiert, ja. Also wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Wir nehmen unsere Umgebung mit unseren Sinnen wahr, ja, mit unserem Hören, mit unserem Fühlen, mit unserem Sehen und so weiter, nehmen wir unsere Umgebung wahr. Aber ich sag euch, da ist viel, viel, viel mehr in unserer Umgebung, ja, mit unseren Augen zum Beispiel, habe ich irgendwo gesehen, nehmen wir nur 40% wahr, was es eigentlich gibt. Also 40% des Lichtes letztendlich nehmen wir nur wahr, 60% davon nehmen wir gar nicht wahr. Ja. Sagen aber trotzdem, das wäre Realität, was wir sehen. Ja. Ein Hund zum Beispiel, der sieht die Realität ganz anders. Ja. Der Hund, habe ich gesehen, der sieht nur blau, gelb oder Graustufen. Ja. Also so eine grüne Wiese sieht er gar nicht. Also beziehungsweise in grau, für den ist das grau. Der nimmt die Realität wieder ganz anders wahr. Ja. Und so leben wir in dieser Welt, aber die Frage ist immer wieder, was ist unsere Realität? Ja, ist das wirklich das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir spüren, was uns der Teufel weismachen möchte? Ja, wow, du siehst doch das, was weiß ich, dass du was am Fuß hast, du siehst oder du spürst doch, dass da Schmerzen sind. Ja, ist das die Realität oder gibt es eine Realität über der Realität? Ja, bloß weil wir das mit unseren Sinnen wahrnehmen, heißt es nicht, dass es die endgültige Realität ist. Ja, und da finde ich einfach das Beispiel, also auch aus der Bibel, dass das wieder biblisch ist, möchte ich euch kurz zeigen. In 2. Könige 6, 14 bis 17, na, da ist es so, als der König von Syrien es auf Elisa abgesehen hat, da sandte der König dann Rosse und Wagen dorthin, ja, wo Elias und sein Diener waren, und ein starkes Heer, und sie kamen nachts und umzingelten die ganze Stadt. Ja. Und als der Diener dann des Mannes Gottes dann früh aufstand und hinaustrat, dann sah er das ganze Heer, ne, und die Stadt war umzingelt, komplett. Und dann sprach der Diener zum Elisa, sprach er, ach mein Herr, was sollen wir tun? Aber Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen, rings um Elisa her. Das ist eine andere Realität. Ja? Bloß weil wir sie in dem Moment vielleicht nicht sehen, heißt es nicht, dass nicht Engel da sind. Ja? Heißt es nicht, dass nicht Schutzengel da sind zum Beispiel. Ja? Und die Realität vom Wort Gottes ist eine höhere Realität als die Realität dieser Welt. Ja? Die Weisheit, die Realität dieser Welt ist Torheit vor Gott. Ja? Ist eine Lachnummer vor Gott. Weil Gott einfach drüber ist. Gott steht drüber. Und du und ich sind mitversetzt an himmlische Orte. Du und ich, ja, sind mitversetzt dorthin. Und wir leben, wir sind Himmelsbürger, ja, wir sind reinversetzt. Er lebt in uns, Gott lebt in uns, ja. Unsere Realität sollte auch nicht mehr die Realität dieser Welt sein, sondern die Realität des Wort Gottes. Die Welt wird sagen, boah, du bist doof. Wie kannst du an sowas glauben? Ja, das wird die Reaktion dieser Welt sein. Boah, bist du naiv, du glaubst an Gott? Aber ganz ehrlich, wenn du die Welt anguckst, wie naiv sie doch ist. Ja, wenn du die Welt anguckst, die nichts gegen Wissenschaftler, nichts gegen Ärzte, nichts gegen die alle, die versuchen ihr Bestes. Und trotzdem, was wissen sie da davon? So viel. Und irgendwann und schon nach kurzer Zeit, unheilbare Krankheiten gibt es auf dieser Welt. Ne? Ich war selber beim Arzt, der dann gesagt hat, kann man halt nichts machen. Ist halt so. Ja, ist halt so. Wissenschaftler, ist halt so. Ja? Versteht ihr? Die Welt ist begrenzt und es ist eine gewisse Naivität da drin. Ja? Sie bekriegen sich. Was macht das für einen Sinn? Ja? Wir haben Umweltschutz. Wow, nichts gegen Umweltschutz, aber hunderte Kilometer weiter fahren die fettesten Panzer und schießen irgendwas durch die Gegend und fahren die Kriegsschiffe und hauen mal so richtig raus. Ja, es passt halt nicht zusammen, aber Gott, bei Gott passt alles zusammen, ja. Bei Gott, alles, was er erschaffen hat, ist gut. Im Paradies war alles eins, in sich, ja. Da war alles wunderschön, ja. Dann kam der Teufel und hat alles zerstört. Aber bei Gott ist alles gut. Bei Gott ist alles super. Bei Gott ist alles herrlich, ja. Und du bist versetzt da rein. Und wenn wir den Himmel nicht auf die Erde bringen, dann tut's auch keiner, ja. Also wir sind da, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne und Töchter aufstehen, ja, dass sie diese Herrlichkeit fließen lassen, ja, dass sie den Himmel auf die Erde bringen, ja. Und es bist du und ich. Du und ich sind da dafür da, um den Himmel auf die Erde zu bringen, ja, um das, was der Teufel kaputt gemacht so hat, diesen Mangel, wo er reingebracht hat, ja, um diesen Mangel zu beseitigen, ja, um die Finsternis zu verdrängen, um Licht reinzubringen, um die Liebe reinzubringen, um letztendlich das, was vor Gott ist, diese Vollkommenheit, diese Liebe hier auf dieser Welt wieder sichtbar zu machen und zu sagen, hallo, da gibt es was Größeres, ja, da gibt es was Stärkeres, ja, da gibt es was, was viel größer ist, ja, als hier auf dieser Welt, als irgendeiner, der auf dieser Welt lebt, ja. Es gibt den Jesus, Jesus Christus, und er ist für dich und für mich gestorben. Halleluja, Halleluja. Und dafür sind wir da, ja. Dafür sind wir da. Halleluja. Genau. Also, lasst uns wirklich das Richtige denken. Lasst uns Stoppschilder reinhauen, ja. Lasst uns füllen mit dem Wort Gottes, nicht mit dem Geist dieser Welt, sondern lasst uns füllen mit ihm, ja, mit ihm. Sprecht die richtigen Worte aus, ja. Sprecht die richtigen Worte in deine Beziehung rein, ja, zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, wo auch immer du bist. Sprech Segen hinein, ja. Sprech Segen hinein. Und mach nicht das, was in Sprüche 6, Vers 2 heißt. Da heißt es, hast du dich durch deine Worte gebunden, bist du gefangen durch deine Worte, ja. Sprech nicht das Schlechte aus. Ja, sprech das Gute aus, ja. Sprech wirklich das Gute aus, ja. Du bist über jedem Umstand. Jesus hat's vollbracht. Wir haben es heute schon so oft gehört, ja. Jesus hat es vollbracht. Ja, Jesus, er kann nicht mehr vollbringen. Er hat's vollbracht für dich und für mich, für jede Situation in deinem Leben. Er hat's vollbracht. Und das Einzige, was du tun darfst und tun musst, letztendlich, um da rauszukommen aus deiner Situation, dich fallen zu lassen in seine Liebe, ihm zu vertrauen, das, was er gesagt hat, aussprechen, denken, ja, weitergeben, ja. Und so fließen dann letztendlich, na, wie es auch im Wort heißt, ja, diese Quellen, ja, die fließen aus dir heraus. Jedes Mal, wenn du Segen sprichst, ja, fließt diese Quelle aus dir heraus. Jedes Mal, wenn du es aus der Substanz der Liebe machst, Gott ist Liebe, ja, wenn du es aus dieser Substanz der Liebe machst, fließt diese Ströme aus dir heraus, ja, und fließt in dein Umfeld hinein. Und das ist es, wo wir tun dürfen, ja. Und wenn du in irgendeinem Umstand bist, ja, dann nimm immer diesen Vers, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, ja, unser Glaube, deine Entscheidung ist ein Gamechanger in deinem Leben, ja. Deine Gedanken, die du zulässt, ist ein Gamechanger in deinem Leben, ja. Es hat wirklich Auswirkungen, ja. Es hat Auswirkungen. Und da einfach seid da dran, ja. Seid da wirklich dran und gebt nicht auf, sondern ja, wie ihr es laufen gelernt habt, bleibt da dran. Wenn es im ersten Moment vielleicht doch scheint, es funktioniert nicht, ab und zu dauert es ein bisschen, ja, habt Geduld, es wird funktionieren, es wird funktionieren. Es hat bei mir funktioniert und es wird auch bei euch funktionieren, weil Gott lügt nicht, ja, Gott lügt nicht. Und ich möchte einfach, dass das Lobpreisteam nochmal nach oben kommt. Gott lügt einfach nicht, ja. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss nochmal, dass wir gemeinsam einfach beten, ja, dass wir vielleicht auch einfach den Eindruck, dass wir auch Buße tun, wo wir die falschen Gedanken zugelassen haben, wo wir die falschen Worte auch gesprochen haben, ja, dass wir da einfach Buße tun und umkehren, ja, und Jesus da einfach um Verzeihung bitten, wo wir Tod reingesprochen haben und nicht Leben reingesprochen haben, ja, und dass wir da einfach voller Kraft, ne, und ich möchte es einfach auch heute nochmal aktivieren, dass der Herr uns da weiter reinzieht in diese Offenbarung, was sein Wort betrifft, ja, wer wir eigentlich wirklich sind. Das liegt mir so sehr auf dem Herzen, ja, dass wir wissen, wer wir sind, ja, dass unsere Worte Macht haben, ja, dass es uns immer mehr bewusst wird, ja, dass unsere Worte Macht haben. Es sind wie Pfeile, ja, die wir abschießen, ja, und die haben Macht, ja, und wir haben letztendlich wirklich Macht, um unsere Zukunft zu bestimmen. Gott hat sie für uns, hat er alles gemacht. Er hat gesagt, du hast eine super Zukunft, ja. Es liegt aber an unserer Entscheidung, diese super Zukunft anzunehmen und da reinzugehen und weiterzugehen. Ja? Und da lasst uns wirklich beten. Halleluja, ihr dürft aufstehen. Karabashandra basia drabashandra barabashikara basandra barabashia dararara bahandra pira la la bashikoro bohodiandra barabashikara basandra barabashikara baha. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Oh Herr, ich bitte jetzt wirklich, vergib uns, Herr Jesus, wo wir falsche Gedanken zugelassen haben, Herr Jesus. Vergib uns, wo wir nicht Worte des Lebens gesprochen haben, sondern Worte des Todes gesprochen haben, wo wir ja Dinge oder Menschen vielleicht verflucht haben und sie nicht gesegnet haben. Vergib uns das, Herr Jesus. Vergib uns. Und wir kommen jetzt zu dir, Herr, und wir danken dir, Herr, dass du alles am Kreuz getragen hast, Herr. Dass du jede Schuld am Kreuz getragen hast, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass jede Schuld jetzt da wirklich ausgetilgt ist, Herr. Ich danke dir, dass wir vorwärts gehen dürfen, Herr. Ich danke dir, Herr, für Offenbarung darüber, Herr, wer wir in dir sind, Herr. Ich danke dir für Offenbarung darüber, Herr, war, ja, welche Kraft und welche Autorität du uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir wirklich für Offenbarung darüber, Herr, über dein Wort, Herr, dass wir Worte des Lebens nur noch sprechen, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, Herr, dass wir ja noch mehr leuchten, Herr, in dieser Welt, Herr, dass von uns wirklich der Himmel auf die Erde kommt, dass lebendiges Wasser durch jeden Einzelnen herausströmt, in das Umfeld hineinströmt, dass Atmosphären verändert werden, Herr. Ich danke dir, Herr, und ich danke dir nochmal ganz besonders, Herr, für die Menschen, Herr, die jetzt vielleicht sich selber mit ihren eigenen Worten gebunden haben, Herr, die vielleicht Gedanken zugelassen haben, Herr. Ich danke dir jetzt, Herr, dass hier jede Kette abfällt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jedes Gefängnis zerbrochen wird in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir sprechen jetzt hinein, dass diese Worte nichtig sind in Jesu Namen, Herr. Wir sprechen hinein, Herr, dass da jetzt die Zukunft, ja, dass da heute ein Game Changer passiert, Herr, dass sie aufsteigen werden, Herr, dass wir alle weiter aufsteigen werden, Herr, weitergehen werden, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Herr. Sing es, wirklich, da ist Kraft, da ist Kraft. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, mach es dir. Mach es dir mal wirklich ganz bewusst jetzt, ja? Wo vielleicht der Heilige Geist dir vielleicht gerade aufzeigt, da hast du die verkehrten Worte gesprochen. Oh nein, da habe ich ja vielleicht Fluch ausgesprochen, ja? Mach es dir jetzt wirklich ganz bewusst, ja? Wie wirklich jede Kette jetzt von dir abfällt, ja? Wie alles abfällt von dir. Jesus hat es vollbracht. Er hat auch das vollbracht, ja? Er hat auch das vollbracht. Wir dürfen Fehler machen, ja? Aber deswegen ist Jesus für uns gestorben, ja? Wir dürfen aber auch weitergehen, ja? Und stell dir jetzt wirklich vor, wenn du singst, ja, dass jede Kette von dir abbricht und wie du vorwärts gehst. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain. Wirklich, wie wirklich die Ketten abfallen, auch in Bereichen deines Lebens, ja, wo du vielleicht tot in die Finanzen reingesprochen hast, habe ich jetzt gesehen, wie einfach diese Lebensströme reinkommen, ja, wie jede Kette abgefallen ist, wie diese Lebensströme neu reingekommen ist, wie frisches Wasser reingekommen ist, ja, wie in Beziehungen frisches Wasser jetzt reingekommen ist, ja, auch bei Kindern, ja, ich weiß nicht, auch am Livestream, ja, wenn du über deine Kinder vielleicht tot ausgesprochen hast, ja, in Bereichen ihres Lebens, da kommt jetzt frisches Wasser rein, ja, frisches Wasser rein. Und ich habe gesehen, wie wirklich so die Früchte aufgehen, wie Blumen wachsen, ja, wie Bäume entstehen, ja, wie die Frucht aufgeht, wie aus der Wüste wieder frisches Land geworden ist, ja. Und ich danke dir, Herr, dass neues Leben jetzt in die einzelnen Bereiche reingekommen sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass Leben da ist, Herr. Ich danke dir, Herr, wo vorher tot war, ist jetzt Leben in Jesu Namen, Herr. Da fließt das Wasser, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Oh. Ströme fließen. Ströme fließen. Ströme fließen. Ströme fließen. Ströme fließen. Ströme fließen. Ströme fließen. Ströme des Lebens. Könntest du vorkommen mal? Und du auch? Ich habe für euch einfach ein Bild gesehen. Und der Herr möchte euch einmal touchen. Ich habe bei dir gesehen. Da ist einiges in der Vergangenheit vorgefallen. Ich hatte so den Eindruck einfach mit, ja, du weißt es mit deinen Gedanken und so alles, ja. Aber ich habe wirklich das Bild für dich gesehen, ja. Was ich gerade für alle weitergegeben habe, bei dir speziell habe ich wirklich das Bild gesehen. Du hast teilweise wirklich Gedanken der Wüste, ja, und auch vom Leben her, die Freude fehlt irgendwo. Und du, ich weiß nicht, ich habe einfach den Eindruck gehabt, du fragst dich, ja, wie wird es jemals besser und wie soll das jemals aufhören, das Ganze, ja? Und ich habe heute einfach so ein Wort vom Heiligen Geist für dich empfangen und er hat gesagt, es wird sich jetzt ändern, in Jesu Namen. Das möchte ich jetzt bei dir freisetzen. Es wird sich jetzt ändern, in Jesu Namen. Und ich spreche das über dir aus, dieses Wort. Es wird sich ändern, ja? Es wird sich jetzt ändern in deinem Leben. Du wirst aufwärts steigen, nicht mehr zurück. Und alles, was dir der Teufel geraubt hat, wirst du zurückbekommen jetzt. In hundertfach, in Jesu Namen. Ich danke dir, dass dein Game Changer heute ist. Ich danke dir, Herr, dass sie aufsteigen wird, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du es jetzt an der Hand nimmst. Alles, ja, jeder Geist des Todes muss auch weichen in den Namen Jesus von ihrem Leben. Und ich spreche Leben hinein, in ihr Leben, in jeden Bereich ihres Lebens. Und zwar jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr, dass du sie einhüllst mit deiner Liebe. Oh, danke, Herr, berühr sie gerade jetzt. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Und bei dir hatte ich es ähnlich gesehen. Ich danke dir, Herr. Jedes Gedankengebäude ist jetzt eingebrochen. Jede Kette ist zerbrochen in dem Namen Jesus, jetzt in deinem Leben, in jedem Bereich deines Lebens, in jedem Bereich deines Lebens. Und ich habe bei dir gesehen, wie so ein richtiger Wasserstrom, wie so ein richtiger, kein kleines Bächle, es war ein Strom. Es war so ein Strom, wie so ein Deichbruch. Und er hat alles mitgeschwemmt. Alles, was vom Teufel aufgestellt war, jedes Gedankengebäude, hat er mitgeschwemmt in Jesu Namen. Und ich spreche jetzt Herrlichkeit in dein Leben hinein. Ich spreche Aufsteigen in deinem Leben hinein. Ich spreche Kraft in dein Leben hinein. Ich spreche die Liebe, ja, vom Vater in dein Herz jetzt vollkommen hinein. In Jesu Namen neues, aufsteigendes Leben in jedem Bereich deines Lebens. Und zwar jetzt in dem Namen Jesus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass dieser Strom des Lebens alles mitreißt. Danke, Herr, für Veränderung jetzt, Herr. Da gibt es nur noch einen Weg und der geht nach oben. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir. Mehr von dir. Yeah. Ich habe noch einen Eindruck für, ich glaube, es sind mehrere Menschen auch am Livestream. Und ich habe einfach so den Eindruck, dir ist gerade so bewusst geworden, oh ja, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht, ja. Und ich möchte dich einfach ermutigen, weil irgendwie kommt schon wieder der Gedanke, oh, und das wird ja nie mehr gut und ich habe das jetzt über 10, 20 Jahre schon so gedacht und gesprochen vielleicht, ja. Ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen. Jesus hat es vollbracht, ja. Und ich möchte es dir zusprechen. Er hat es vollbracht in deinem Leben, auch wenn du schon 10, 20, 30 Jahre vielleicht das Verkehrte gesprochen hast. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, ja. Es ist nicht zu spät. Es ist niemals zu spät. Gott ist größer, Gott ist stärker. Lass es dir nicht wieder rauben. Halleluja. Nimm's an. Danke, Herr, dass du wirklich uns heute Morgen so ein richtiges Feuer nochmal reinlegst, jetzt wirklich mit neuem Feuer rauszugehen, ja, Segen zu sprechen, ja, da wo Finsternis war, sprechen wir Segen hinein. Und ich danke dir, Herr, ich danke dir wirklich und ich sehe es immer noch weiter, Herr, wie das wüste Land einfach aufgeht, wie es Frucht trägt, ja, und es ist in deiner Familie, es ist in deinem Umfeld, es ist in deinem Arbeitsfeld, überall, Herr, ich danke dir bei deinen Kindern, Herr, wie sie aufblühen, Herr, ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass wir überall Segen jetzt reinsprechen, Herr. Ich danke dir, Herr, für dieses neue Feuer, Herr, wirklich rauszugehen und Segen zu sprechen, Herr. Dich zu verherrlichen, Herr. Dich hochzuheben, Herr. Oh, Feuer. Danke, Herr. Du bist echt genial, Herr. Und wie gesagt, ich habe im Geist gesehen, wie verschiedenste Pflanzen, verschiedenste Früchte, wie alles grün wird, Herr. Und wir danken dir dafür. Und wir nehmen das jetzt wirklich an im Glauben. Nimm es wirklich im Glauben an für jeden Bereich deines Lebens, ja. Da ist keine Wüste mehr, sondern da ist fruchtbarstes Land, wo die Früchte aufgehen, oh, wo du ernten darfst, Herr. Ja, wo du ernten darfst, weil der Herr es vollbracht hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Lasst uns zum Schluss nochmal Jesus so einen richtigen Applaus geben. Danke, Herr. Danke, Herr.